Haus und Ring nicht auf. Wie sieht's denn aus? Wir sehen das nicht. Das ist nicht aber das ist egal. Wenn es hier schon sagt, dann habe ich hier auch einmal, das war die Situation, die kam in die 20er. Ich meine, bitte, ne? Das geht auch nicht. Ne? Ja, diese Schau und wechseln jetzt aus, wenn ich das ist das. Na, ja. Aber es muss ganz viel werden, so ein Es gibt mittlerweile andere Wege. Schönen Abend noch. Servus, grüß euch. Grüß euch. Grüß euch. Wünsche dir was. Bitte? Jetzt so sitzen und sonst nur bedenken. Nein. Wird schon schief gehen. Kaum nicht gut. Entweder es wird schief oder es wird richtig schief. Und Mensch, oder? Das ist ein möglicher Zusatz. Hat geschissen. Und das ist schon, oder? So, vielleicht gibt es da nicht zum Sitzen da. Ja, so verrückt bist du, war das so. Wir sehen uns wahrscheinlich ja nächste Woche. Ich nenne ihn grüßt mich regelmäßig. Ja, du hast eh was gelernt. Ja. Deswegen begrüßt mich immer mit Lemming, oder? Ja, ich kann nachher mit Servus. Grüß euch noch einmal. Ja, ein paar Buchstaben, dass ich aus den Zahlen jetzt aussehen kann.